Koromenia. Anarchistische Blickwinkel zur Koromenia. Eine Serie des Anarchistischen Hörfunk Dresden. Interviews mit verschiedenen Akteuren. Seit nun fast einem halben Jahr setzen wir uns mit Corona auseinander. Immer wieder wurden und wird auf die vulnerablen Gruppen, also die Menschen, die als Risikogruppen eingestuft werden, hingewiesen. Wir müssen diese besonders schützen. Soziale Vereinzelung und der Blick für das eigene Wohlergehen stehen allerdings in unserer Gesellschaft meist im Vordergrund. Sich für andere Menschen einsetzen, dagegen nicht unbedingt. Eine dieser sogenannten Risikogruppen sind ältere Menschen. Ich spreche heute mit Katrin. Sie arbeitet in der Altenpflege. Hallo. Hallo. In einem kritischen Artikel zu Corona habe ich was gelesen, das so ein bisschen sarkastisch darauf hingewiesen hat, Solidarität bedeutet, nicht ins Altenheim zu gehen. Und ich würde mit dieser Frage mal einsteigen. Wie blickst du denn auf das letzte halbe Jahr so aus beruflicher Perspektive zurück? Was hat sich denn für dich, aber auch die Menschen, die auf die Pflege angewiesen sind, verändert? Ja, das letzte halbe Jahr war natürlich wirklich ganz schön holter die Polter. War ja erstmal eine ziemliche Panik in Sachen Corona und keiner wusste so richtig, was jetzt hier hauen und gestochen ist. Und ich glaube, wir wissen immer noch nicht so richtig, was hier hauen und gestochen ist. Es wurden bei uns auf Arbeit mehrere neue Beschränkungen gemacht natürlich. Also abgesehen davon, dass wir die ganze Zeit mit Maske arbeiten, aber eben auch, was Besucherregelungen betrifft, was der Umgang mit Lieferanten betrifft, also unter anderem auch Apotheke, die ja nur relativ viel liefert. Und inwieweit würdest du sagen, hat sich dadurch vielleicht auch das Verhältnis zwischen dir und den Menschen, mit denen du dich eigentlich da den ganzen Tag umgibst, verändert? Naja, ich würde mal so im Groben sagen, erstmal hat sich das Verhältnis von mir oder uns, unseren BewohnerInnen, gegenüber nicht großartig verändert. Also wir hatten mehr Stress oder haben mehr Stress, also das ist ganz klar und wir versuchen das natürlich irgendwie nicht auf den BewohnerInnenrücken auszutragen. Was ein bisschen ein Problem ist oder war, ist natürlich, dass wir manchmal nicht wissen, wie die Leute reagieren, wenn du da mit Maske vor denen stehst. Also das ist tatsächlich, aber das hält sich alles ziemlich im Rahmen. Also darüber bin ich sehr erstaunt. Ich hatte mir tatsächlich wesentlich mehr Gedanken darüber gemacht, dass die BewohnerInnen da befremdlicher drauf reagieren, als es tatsächlich der Fall ist. Und inwieweit taucht, oder es wurde ja insgesamt so ein bisschen dem so entgegengehalten, ne, dass gesagt wurde, zum einen, okay, wir müssen die Leute schützen, deswegen wurden ja so Besuchsbeschränkungen, wie du es auch gerade beschrieben hast, verordnet. Das steht natürlich so ein bisschen entgegen dieser Selbstbestimmung der Menschen. War das bei euch irgendwie auch Diskussion? Also habt ihr euch mit Bewohnerinnen darüber auch unterhalten? Haben die sich dazu geäußert? Ja, das Problem ist, dass man sich mit den BewohnerInnen, die bei uns sind, nicht so richtig darüber äußern kann, weil ein Großteil davon doch dement ist. Also da kriegst du keine adäquaten Gespräche zusammen. Du merkst es natürlich an Reaktionen, ne? Also das ist ganz klar. Und wir haben natürlich untereinander, im Team viel darüber diskutiert, also und habe mir auch selber ziemlich viel den Kopf darüber gemacht, weil eben das, was du ausgangs gesagt hast, von wegen Solidarität bedeutet, nicht ins Altenheim zu gehen, finde ich extrem fatal. Also für mich war eigentlich immer so, also von Anfang an hatte ich das Gefühl, den Preis, den wir zahlen für eben diese ganzen Rücksichtnahmen, der ist so enorm hoch, also ich meine, gerade was das Seelische und Psychische betrifft, also und das dann wirklich so wurde, also das tut extrem weh. Also so bei alten Leuten, die eben regelmäßig eigentlich Besuch haben und so weiter und so fort. Und wenn das nicht mehr ist, hat das natürlich enorme Auswirkungen und die merkst du sofort. Im Sommer wurde ja, ich würde mal sagen, vor allem in Italien und Spanien, hier hat es sich dann doch nicht so etabliert, wurde immer so viel applaudiert, um sozusagen im Lockdown Solidarität mit so medizinischem Personal, Pflegeberufen, aber auch Supermarktmitarbeiterinnen zu bekunden. Ja, eigentlich ist uns allen klar, dass davon weder die stressige und oft schwere Arbeitszeit verkürzt wird, noch die Miete bezahlt werden kann. Wie hast du denn diese Solidaritätsbekundung wahrgenommen und Wie hat sich denn die Debatte um Lohnerhöhung in deinem oder eurem Gehalt niedergeschlagen? Nun ja, wie soll ich das sagen? Also die Applaudierungen waren natürlich sehr nett, aber nett ist bekanntlich die kleine Schwester von Scheiße. Also ist schon ein bisschen lächerlich, aber vielleicht auch einfach wirklich eine, ja, die Leute wussten vielleicht einfach nicht, was sie machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls musste ich erstmal lachen darüber, weil das ist natürlich blödsinnig. Also unser Beruf war schon immer stressig gewesen, also auch vor Corona. Den Beruf musst du machen wollen, also sonst kriegst du den nicht gut hin. Und erstens eben die Wahrsichtnahme eines stressigen Berufes in der Zeit unter Krise ist natürlich schon bezeichnend für eine Gesellschaft. Der Stress ist natürlich enorm gewachsen dadurch, also durch Corona. Nun ja, was soll ich denn sagen? Also Lohnerhöhung ist, ich weiß nicht, wo das steht, in welchen Sternen, aber der ist für uns nicht ersichtlich. Okay, schade. Ja, also ich finde es tatsächlich krass, weil das war ja doch was so in dieser Hochzeit im Frühjahr was so explizit eingefordert wurde. Und dass es jetzt so ein bisschen sang- und klanglos sich dann doch in Luft auflöst, ist schon auf jeden Fall sehr bezeichnend. Wir haben ja jetzt schon... Ja, das Wort Solidarität ist so mehrmals aufgetaucht, ist ja so ein bisschen das Wort des Jahres. Vor allem die Bundesregierung hat das ja sehr für sich vereinnahmt, um damit ja so eigentlich alles zu legitimieren, was gerade legitimiert werden muss. Was ist deine Perspektive auf diesen Begriff? Solidarität, ja, das ist wirklich ein guter Begriff. Also eigentlich ist das ein unglaublich schönes Wort. Und also der Inhalt, der da steht, ist eigentlich auch... etwas, was unser Leben tragen sollte. Und Solidarität, ja, heißt für mich ganz klar eben auch gerade, also jetzt mal abgesehen davon, dass der auch ein Begriff ist, der außerhalb von Krisenzeiten steht, heißt für mich einfach tatsächlich über den Tellerrand zu gucken und nicht nur für meine Nachbarinnen oder Nachbarn, weiß ich mal, einen Sack Kartoffeln zu holen, sondern tatsächlich auch an die zu denken, und da eventuell auch Sachen zu tun, denen es wirklich richtig scheiße geht. Also denken wir an die Geflüchteten in Lagern, denken wir an, also egal in welchen Lagern, ob nur innerhalb von Deutschland oder in Europa, an den Außengrenzen oder so. Also Solidarität heißt also dann auch nicht zu vergessen, dass es Menschen gibt, denen es 365 Tage im Jahr scheiße geht. Also aufgrund von diversen Umständen wie Krieg oder Ausbeutung, Umweltzerstörung etc. pp. Und nicht nur Solidarität halt, wenn es mich selber betrifft. Also das finde ich immer ziemlich zynisch. Ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich der Begriff der Solidarität eigentlich gerade in so einer Negation funktioniert. Also dass wir so alles nicht machen sollen. Ne? Wir gehen nicht ins Altersheim. Ja. Wir haben keine Nähe eigentlich zu Menschen. Also das ist gerade... Ja, krass ist, wie der Begriff sozusagen einfach völlig neu so definiert wird. Ja, das ist irgendwie, glaube ich, so was Typisches auch in einer kapitalistischen Gesellschaft, ne? Dass Begriffe genommen werden und dann werden die halt mit Inhalten mit systemrelevanten Inhalten sozusagen belegt. Also die systemrelevanten Inhalte sind natürlich die dem System helfen, logischerweise. Und genau, und wird dann eben so verwurschtet und den Leuten ins Gehirn gehämmert, bis sie denken, dass es tatsächlich auch den Begriff beinhaltet und nicht, was das eigentlich wirklich heißt. Eben immer über den Tellerrand hinausgucken und nicht nur an mein eigenes Wohl denken. Und ich meine, uns geht's hier immer gut, ne? Also, und das wird natürlich gerne aus den Augen verloren. Also, wir sind ja auch gerne Opfer. Hast du noch einen Gedanken? Wir müssen uns mal auch darüber unterhalten, also in einer Gesellschaft, darüber, dass Krankheiten einfach da sind, immer so. Und dass es auch erlaubt sein muss, an Krankheiten zu sterben. Also nicht immer so tun, als hätten wir alles im Griff und die Leute würden ewig leben. Und gerade in der Altenpflege ist es ja auch so, dass die bis zum Getno irgendwie am Leben erhalten werden, wenn jetzt nicht da irgendjemand eingreift, also sei der Bewohner, die Bewohnerin selber oder eben Angehörige oder der Mensch selber nicht, sind ja nicht alle Bewohnerinnen, also die alten Leute, aber genau, Also das finde ich auch, dass, also eben zum Beispiel auch über Palliativpflege, über Sterbe, aber das ist natürlich auch ein Thema, was extrem weit ist, also ja. Ja, aber ich denke schon, also dass gerade diese ganze Gesundheitsdebatte, also ich finde, die war selten so präsent, ne? Also wir sind krass, also wie du es gerade gesagt hast, kontrolliert. Das ist ja schon sozusagen im Alltag so, dass wir so Bonuskarten für die Krankenkasse machen, damit wir irgendwie, keine Ahnung, noch mehr Kurse machen können, um, also trotz der ganzen Belastung, die wir in so einem Alltag haben, leistungsfähig sind. Mhm. Ne? Das ist ja so der größte Fokus. Und also zum einen und diese mit diesem ganzen Fortschrittsgedanken, dass wir sind ja medizinisch, wissenschaftlich so weit entwickelt. Das heißt, es muss niemand früh sterben. Aber diese Debatte auch nie geführt wurde, wer will denn warum wie alt werden? Und wie möchte ich denn altern auch? Also was muss oder muss ich alles ertragen, weil es medizinisch geht? Ja. Also als mein Großvater gestorben ist, der ist an Prostatakrebs gestorben. Das wurde ziemlich spät festgestellt. Mhm. Und der war so sauer irgendwann und meinte so, dieser scheiß Medizin, wo ist er sozusagen schon so lange, also der hatte schon so viele Operationen, auch am Herz und allem. Und der war richtig genervt am Ende, weil dass er das irgendwie nicht eingesehen hat, dass er so lange lebt mit all diesen Problemen. So. Also er war selber genervt von sich, oder? Nee, von, also naja, ich glaube so beides, weil der war auch jemand, der so richtig regelmäßig zum Arzt gegangen ist, weil er einfach so jemand ist, der so gewissenhaft und sehr, naja, so Dinge nach Plan macht. Das heißt, der Arzt alle halbes Jahr, der Arzt alle 3 Monate, keine Ahnung. Also ich hatte immer den Eindruck, den ihr Leben meiner Großeltern war so gestaffelt oder organisiert um Arztbesuche. Und ich glaube, sich da selber frei von zu machen, ist ja auch nicht einfach. Ne? Du gehst zu dem einen Arzt, der sagt dir das und dann geht es dir wieder besser. Dann nimmst du die Medikamente, das heißt, du solltest die vielleicht auch weiternehmen. Ne, du steigst da ja nicht irgendwann einfach aus. Oder wann ist der Punkt, wo du da aussteigst? Ich finde, dafür gibt es ja gar keinen, also finde das, glaube ich, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ne? Wenn du da so irgendwie deine 10 Ärzte hast, die man dann alles besucht, den Kardiologen und den Endokrinologen und den, weiß ich nicht, wen man alles besuchen kann, wenn man noch älter wird. Urologen. Genau. Dann, genau, also wo hörst du auf und sagst, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Oder nee, diese Medikamente nehme ich jetzt einfach nicht mehr. Ne? Nee, das stimmt. Das würde wahrscheinlich wesentlich früher eintreffen. Also, dass du eventuell ins Alter schon mit so eine Einstellung daran gehst, dass du eventuell nicht, ich sage jetzt mal, wegen jedem Pups zum Arzt rennst und tatsächlich auch dir bewusst machst, dass auch Ärzte nie alles wissen und dir in jedem Fall nie immer helfen können. Also dass einfach Dinge in deinem Körper passieren, die, ja, die macht der Körper und da musst du dich anders damit arrangieren. Ja, aber es ist ja zum Beispiel auch gar nicht, ne, wenn ich überlege, wann gehen Leute in Rente? 65? 66, ich weiß gar nicht mehr genau. 67, na, auf jeden Fall. Manche Leute sind da auch schon gestorben. Mhm. Ist natürlich auch die Sache, okay, wie viel, ne, wenn ich jetzt so einem Arbeitsalltag nicht entgehen kann, weil ich ja Geld verdienen muss und irgendwie mein Leben finanzieren muss, was, also wie viel will ich dann eigentlich auch noch Spaß in meinem Leben haben? Ne? Und was tue ich dann erstmal dafür, dass der Zeitraum vielleicht auch noch ein bisschen länger ist? Ne? Also ich finde, es gibt da so ganz viele Zwänge und. Ja, na klar. Also erstens, du musst leistungsfähig sein dein Leben lang, ne? Das ist schon klar. Und dann musst du natürlich, ich meine, ne? Es gibt ja auch, ohne jetzt hier in Verschwörungstheorien zu verfallen, also ich meine, die Pharmaindustrie verdient sich dumm und dusselig an dir, ne? Also das ist einfach mal so. Ne? Ja. Also und dann von daher ist es natürlich auch, alte Menschen sind natürlich auch ein nicht wegzudenkender Wirtschaftsfaktor, ne? Also gerade eben, was Pharmaindustrie bedeutet oder weiß ich, die ganzen Reha-Sachen, also das sind, ich habe keine Zahlen, aber das sind bestimmt nicht unbeträchtliche Beträge, die da jährlich verdient werden, so an alten Menschen. Und natürlich der Aspekt, dass wir nicht sterben wollen. Also, dass das eben uns irgendwie ausgetrieben wurde irgendwann, dass das einfach mal die einzige Garantie ist im Leben, die du hast, dass du stirbst. Also, ja. Ja, das stimmt. Ja. Nee, alle müssen jung und schön sein, ne? Genau. Bis zum Ende. Ordentlich vital. Ja. Habt ihr euch als systemrelevant wahrgenommen? Nee. Nee, ich fand es ja immer lustig, weil ich meine, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja was, was ich noch nie im Leben sein wollte. Das ist systemrelevant. Also jedenfalls nicht in diesem System. Nee, aber wirklich nicht. Also eigentlich war das ziemlich beleidigend alles. Also wenn du das mal so nimmst, das ist schon eine ganz schöne Verachtung, Missachtung unseres Berufes. Ne? Weil, wie gesagt, das ist ein sehr schwerer Beruf. Der ist unglaublich schön. Also wenn du den gerne machst, also das ist natürlich, hängt natürlich damit zusammen. Aber jetzt in Form von irgendwie, dass man gemerkt hat, dass es tatsächlich bei den Menschen draußen auch ankam. Oder ich will gar nicht von unserem Arbeitgeber sprechen, ne? Also das ist ja, wir leben im Kapitalismus, ne? Also das sagt eigentlich alles. Mhm. So. Also auch Altenpflege funktioniert nach. Super, das ja. Funktioniert super. Ich sage manchmal immer zu meinen Kolleginnen, also die immer so, ne, so wie früher in der DDR, ich sag mal, wir sind nicht mehr im VEB hier, wir sind, das ist ein scheiß Ausbeuter. Ne? Also ich meine, du musst dir nicht so ein Zeug legen. Also ich meine nicht, dass du deine Arbeit nicht machen sollst, sondern musst dich ja nicht noch zusätzlich Dinge machen, die dir sowieso keiner dankt. Also, ja. Willst du noch was zum Schluss sagen? Was Positives? Ich liebe meinen Beruf. Sehr gut. Das war ein Interview des Anarchistischen Hörfunk aus Dresden mit der Serie Anarchistische Blickwinkel zur Koromenia.